Also ich verstehe nicht, wie manche Leute ihre Daten einfach an irgendwelche Blödmänner aus dem Internet weitergeben. Und diese Perverslinge, die klauen sich sozusagen die Daten, um die Personen zu quälen fast. Also sie gehen zu den Leuten und fangen an, sie zu quälen und zu sagen, ja, ich weiß, wo du wohnst, ich werde dich ausrauben, und das treiben manche so weit, bis sie nicht mehr rauskommen. Also, wer ist denn so pervers? Oder wer ist denn so dumm? Zum andererseits, ja, da redet man nur von den Perverslingen, die sowas machen. Aber wer ist so dumm, um die Daten weiterzugeben im Internet? Ja, geht's noch? Zweiter Teil unserer Sendung, der geht über die Witze im Internet. Also, ich verstehe nicht, wie man solche Witze lustig finden kann. Zum Beispiel, wie geht ein traditionelles polnisches Osterfest vonstatten? Es kommt der Osterhase und klaut die Ostereier. Und das soll in der Kategorie Lieblingswitze stehen. Ich verstehe nicht, wenn das die Lieblingswitze sind, was sind dann irgendwie die grausamsten Witze oder die blödesten Witze? Also, weil ich verstehe nicht, was daran toll ist. Oder wie lautet der beliebteste polnische Männername? Klaus. Was haben sie mit den Polen sowieso? Also, Rassisten? Und jetzt zum Schluss noch eine kleine Musikdatei zum schönen Abschließen. Kabelke Stuttgart Störungsstelle hier, grüß Gott. Grüß Gott, das ist mein Name Ahmet. Habe ich die Frage, ich mache gerade Schrau bei meinem Fernseher, da macht bzz, jetzt nichts mehr Licht, warum? In der ganzen Wohnung kein Licht mehr. Ganze Haus nichts, ganze Haus kein Licht mehr. Ganze Straße nichts. Die ganze Straße nicht, wo sind Sie? Lagestraße. In der Lagestraße? Lagestraße. Wo sind die? Der Stuttgart. Stuttgart, welcher Stadtteil? Neugereuth? Nein, Cannstatt. In Cannstatt. Ich bin, weißt ich du, hab ich bin machen offen meine Straße. Fernseher, schrauben, weil nichts mehr gut. Und dann mach bzz, dann kaputt, nichts mehr Licht, ganze Straße dunkel. Warum? Die ganze Straße dunkel. Ganze Straße, nichts leuchten. Also nicht nur in Ihrer Wohnung, sondern die anderen Leute auch nicht. Leute nichts wissen, Straße dunkel. Moment. Hallo, Fräulein. Fräulein, kommst du bei die Telefonin? Hören Sie bitte? Hallo? Ja, haben Sie keinen Strom in der Wohnung oder auf der Straße? Wohnungsstraße, beide. Beide, das kann nicht sein. Doch. Nein, wenn Sie einen Kurzschluss haben, von Ihrem Fernseher. Fenster offen, dann schrauben, puff, nichts Licht, weißt du? Ja, nicht Licht, das ist klar. Aber Straße, Straßenlicht hat damit nichts zu tun. Ihr gucken unten bei Straße dunkel. Das warum? Das kann eigentlich nicht sein, weil das sind ganz verschiedene Leitungen, wissen Sie das? Vielleicht viele Leitungen, aber andere meine Wohnung wo dunkel. Wo ist es denn, wo? Langestraße. Wie heißt die Straße? Langestraße. Können Sie es vielleicht buchstabieren? Was ist das? Die Buchstaben, ich verstehe die Straße nicht. Lagestraße sagen. Ja, aber ich muss es aufschreiben, ich kann es nicht... Schreibst du? Lagestraße. Gleiche Straße? Nein, andere Straße, nichts gleiche Straße. Nein, wie heißt die Straße? Ich sage, Langstraße. Angststraße? Nein, Langstraße. Plank? Langstraße. Langstraße. Rheinstraße. Nein, nichts rein. Andere, gleiche. Langstraße. Langstraße. Lange Straße. Lange Straße. Lang, nichts. Lang. Langstraße. Nichts, lange Straße. Nein, Langstraße. Lang. Lang wie? Wie lang? Lang wie lang. Ah, ja. Das ist gut. Ja, Langstraße. Nummer, die Hausnummer? 53. 53? 35. Bitte? 3, 5. Können Sie ein bisschen deutlicher sprechen? Ich sage Ihnen 3. 3, 5. 1, 5. Bitte? Nochmal sagen. Ja, sagen Sie es nochmal. 3, 1, 5. 3, 1, 5. Richtig. 3, 1, 5. Aber es gibt keine Langstraße in Cannstatt. Doch, ich wohne. Nee, tut mir leid, es gibt... Ich wohne. Langstraße. Sie können es doch bestimmt buchstabieren. Sagen Sie mir jeden Buchstaben. Buchstabe. Ja. Buchstabe von Straße. Von Straße, ja. Nicht Nummer, Buchstabe. Ja. Sagen. Bitte? Ja, L. A. A. N. Bitte? N. N. N. Ja, und dann? G. Ja, also Langstraße, aber... Ist das in Cannstatt direkt oder ist das ein anderer Ortsteil? Ich bin... Was? Cannstatt, sag ich. In Cannstatt. Und wie ist Ihr Name bitte? Mein Name Ahmed. Das ist der Nachname. Familienname. Name? Ja. Name Ahmed. Dürfen wir es auflösen? Hier ist Andreas Fuhrmann und der Kollege Pierre Lorand, Freies Radio für Stuttgart. Ach Gott, ach Gott. Sie sind gerade Opfer unseres Telefonspaßes geworden. Mhm, das Gefühl habe ich auch, ja. Okay. Das nenne ich witzig.